Ja, das Mikro ist an. Verehrte Gäste und Gästinnen, herzlich willkommen hier im Café Klatsch zu unserer diesjährigen Literaturlesung. Wir begrüßen den Autor, Schriftsteller, Mutter und Vater der drei Lenöre, Herrn Tim Ryman, und freuen uns, dass er uns heute aus dem neuen Stück der drei Lenöre einige Zeilen zum Besten geben wird. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Mr. Tim Ryman. Ich habe übrigens einen dicken Bauch und darauf bin ich stolz. Damit gehe ich zum Tanzen auf der Suche nach einer Frau mit großen Brüsten. Ein dicker Bauch ist praktisch, denn er sorgt dafür, dass die Hose nicht rutscht. Doch leider verhindert er auch, dass es beim Geschlechtsverkehr reibungslos funktioniert. Ich habe mein Geschlecht lange nicht gesehen. Selbst wenn ich mich im Spiegel drehe. Das regt mich auf. Im Sommer ist ein dicker Bauch ideal, denn da braucht man keinen Sonnenschirm. Der dicke Bauch wirft einen Schatten von der Sohle bis zum Hirn. Praktisch ist so ein dicker Bauch auch, wenn man im Wirtshaus verweilt. Dort kann man zur Not sein Bier abstellen, falls kein Tisch mehr frei ist. Ich habe mein Geschlecht lange nicht gesehen. Selbst wenn ich unter den Tisch gehe, um nachzuschauen, das macht mir Angst. Ich mag wirklich kein Wasser. Ich trinke lieber noch ein Bier und verweile noch eine weitere Stunde an diesem Ort. Ich tanze mit meinem dicken Bauch und komme dabei fast nicht von hinten nach vorne. Doch der Wirt befördert mich letztendlich zur Türe. Nein, ich mag wirklich kein Wasser. Ich trinke lieber noch ein Bier und bleibe noch eine Stunde. Ich tanze mit meinem dicken Bauch und komme dabei fast nicht von hinten nach vorne. Selbst meine Frau interessiert sich nicht mehr für mich. Ohne einen dicken Bauch ist man heutzutage kein wirklicher Mensch. Und auf eben diesem Bauch bedarf es einer dichten Behaarung. Die Haare haben dabei eine wichtige Funktion und schützen den Körper in der kalten Jahreszeit. Zudem finden die Frauen einen kuscheligen Bauch sehr charmant an einem Mann. Ich habe mein Geschlecht lange nicht gesehen. Selbst wenn ich mich rasieren würde, kann das denn stimmen? Ich und meine Frau waren beim Fettabsaugen, doch das Ergebnis war niederschmetternd. Meine Frau ist der Meinung, dass noch mehr davon weg muss. Und sie ist in der Hinsicht etwas eigen. Deshalb habe ich beschlossen, mir ein Fahrrad anzuschaffen, um damit durch die nähere Umgebung und die Landschaft meiner Heimat zu fahren. Setze mich dann wohltranspiriert nieder im Wirtshaus und rieche ein wenig streng unter den Achseln. Oh, ich habe mein Geschlecht lange nicht gesehen und nun schmerzt mir auch noch das Gesäß ob dieser vermaledeiten Radelei. Ich mag wirklich kein Wasser. Ich trinke lieber noch ein Bier und verweile noch eine weitere Stunde an diesem Ort. Ich tanze mit meinem dicken Bauch und komme dabei fast nicht von hinten nach vorne. Doch der Wirt befördert mich ein letztes Mal zur Türe. Nein, ich mag wirklich kein Wasser. Ich trinke lieber noch ein Bier und bleibe noch eine Stunde. Ich tanze mit meinem dicken Bauch und komme dabei fast nicht von hinten nach vorne. Selbst meine Frau interessiert sich nicht mehr für mich.